Willkommen im alten Ägypten, dem Land der Pharaonen. Der Ort, der besser ist als diese Stadt, ist die Nachtwelt. Im alten Ägypten, dem Land der Pharaonen. Es gefällt Osiris ungemein, die Menschen bei Festen zu beobachten. Alten Ägypten, dem Land der Pharaonen.